Man hat behauptet, dies sei kein Heldenepos, sondern ein historisches, weil es den Ereignissen, die es schildert, an universeller Projektion mangele, wegen des abgeschiedenen Ortes, an denen sie geschehen. Diese Begründung ist typisch für die akademische Gesellschaftsschicht. Meines Erachtens kann die Araukanerin sich noch mit dem El Miocid messen und, abgesehen von dem Mangel an esoterischen Symbolismus, obwohl es nicht sicher ist, dass er ihn nicht besitzt, mit den Nibelungen. Der sehr abgeschwächte Einfluss von Tasso begünstigt es nicht. Zum Glück findet man es in einigen wenigen Achtzeilern, die außerhalb des Argumentes des großen Epos bleiben, weil sie sich auf europäische Themen beziehen, die in der Ausgabe von 1888 ausgelassen wurden, kommentiert und analysiert von Abraham König, einem Deutschen in Chile. Es ist gut möglich, dass Ercilia auch versucht hat, Troba Clus zu finden, das heißt verschlüsselt. Und dass dieser Schlüssel sich in vielen von ihm verwandten Namen findet. Auch Guy glaubt, dass der Name Fresia seinen Ursprung in Friesland, Friese und so weiter hat. Und Phyton, der Hexenmeister, der Machi oder araukanische Magier der Dichtung, sei eine archaische Form von Python, die mythische Schlange, die, als sie in der Nähe von Delphi von Apollo, dem hyperboreischen Gott, getötet wird, dazu diente, mit ihrer Haut den Dreifuß der Priesterin Apollos zu bedecken, die ihrerseits ihren Namen von Python oder Phyton erhielt, das auch Friese bedeutet. Wir werden nicht behaupten können, dass der Araukaner ein weißer Arier ist, aber doch, dass er Arier, der einst an dieses südlichste Ende der Welt in weit zurückliegender Zeit gekommen war, sicher auf der Suche nach seinen Riesenvorfahren nach dem Untergang einer ganzen Welt, sich mit dem mongolischen Volk vermischte, das sich dort befand, oder nach ihm dort eingetroffen ist. Ob es sich um Friesen, Wikinger, Hyperboreer oder Trojaner gehandelt hat, können wir nicht mehr versichern, aber es waren Weiße, die von Neuem die Rassensünde begangen haben. Die Indianerin Glaura hatte recht, als Ercilia sagte, ihre Vorfahren seien Kinder der nordpolaren Friesen gewesen. Die Araukaner behaupten, dass sie von weißen und blonden Menschen abstammen. Es ist sonderbar zu erfahren, dass sie das heilige Wort Om gebrauchen, dieses arisch-hyperboreische Mantra, das in Indien weiter besteht und das die Indo-Arier nach Ägypten bringen sollten mit ihrem Gott der schwarzen Sonne, Amon-Ra. Amon kommt von Om und von daher haben die Juden und die Christen ihr Amen abgeleitet, das Om ist. Es ist dies die verschlüsselte Formulierung für Aum, die esoterische hinduistische Trilogie, die jene des Wotans Tor und Tür wiederholt. Ebenso wie die Rothäute Nordamerikas soll der Araukaner ein rassisch involutioniertes Produkt einer Mischung sein. Er bewahrt die alte Weisheit in einem immer enger werdenden Teil des Gedächtnisses seines Blutes. Sie lieben auch das Heldenepos, das sie Ul nennen. Ihr Mut, ihre kriegerischen Gewohnheiten, ihr Patriarchat, ihre Achtung Frauen und Kindern gegenüber, ihre Kräutermedizin, ihre Verehrung für den heiligen Baum, dem Zimt- und Lorbeerbaum, für die Berge und Vulkane, die Flüsse und Wälder, sind ein arisches Erbteil. Das Führerprinzip ist in der Einrichtung des Kinchikona verankert, wie wir bereits sahen. Es ist nicht so, dass der Araukaner verschieden sei von den anderen Indianern des Inka-Imperiums. Nur wird seine Vermischung im Verhältnis und in der Zusammensetzung anders gewesen sein. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Väter dieses Volkes Atumarunas gewesen sind oder Arier reinen Blutes, Re Ches, deren Nachfolger sich dann zu ihrem Verhängnis mit Mongolen vermischten. Bei der Ankunft der Spanier befand sich die Rasse somit noch rein und das nordische Element, wie Günther sagen würde, herrschte noch vor, zumindest im heldenmütigen Sinne des Lebens und des Todes. Daher kam es, dass Ercilia dermaßen beeindruckt war, so dass er den Araukaner zu preisen begann, wie er es mit einem Griechen von Sparta oder einem alten Germanen getan haben könnte. Doch ein Chronist, Fray Reginaldo de Lizarraga, hat sehr schlecht über die Araukaner gesprochen. Er sagte, Der Hauptmann der Incas kam bis Santiago de Chile und nach 12 weiteren Meilen, als er sie so unglaublich grausam erlebte, rief er sie in ihrer Sprache Purun Auca an, das so viel heißt wie barbarische Indianer. Von Auca hat er Araucano hergeleitet. Sie sind große Faulenzer, die Frauen arbeiten alles Mögliche, ohne Recht noch Gesetz. Der mutigste unter ihnen ist der gefürchtetste. Sie sind unehrlich, große Zauberer, deren Sprechstunden im Rausch am meisten besucht werden. Sie nehmen ihre Waffen mit und töten leicht in betrunkenem Zustand. Ihre Stirnen sind keine 2 Finger breit, ein Zeichen für verräterische und grausame Leute, wie Pferde und Esel mit enger Stirn es sind. Einen ihnen zugefügten Ärger können sie nicht verzeihen, weswegen sie in hohem Maße rachsüchtig sind. Sie glauben nicht an einen natürlichen Tod, sondern nur an einen gewaltsamen, denn im Falle, dass jemand stirbt, dann deshalb, weil ein anderer ihn im Streit eine derbe Ohrfeige, einen Faustschlag versetzte oder ihn mit einem Stock prügelte oder an den Haaren gezogen hat. Ich glaube nicht, dass es eine Nation gibt, die nicht irgendetwas, das sie für Gott hält, verehrt, doch diese verehren weder Sonne noch Mond noch Sterne. Diese Ansicht ist derjenigen Ercilias völlig entgegengesetzt, sie darf aber nicht ganz zurückgewiesen werden, da sie in vielem der Art des unteren Volkes von Chile entspricht. Diese schlechten Eigenschaften sind dort lebendig, wie wir bereits hervorgehoben haben, und könnten dem mongolischen, wilden, untermenschlichen Element des Tiermenschen, des Sklaven von Atlantis entsprechen, mit dem der weiße Arier, der Friese, der Atumaruna sich vermischte, sowie die guten Eigenschaften derselben während des Krieges mit den Spaniern zutage traten und von Ercilia besungen und bewundert worden sind. Es ist auch möglich, dass Fray Reginaldo de Lizarraga sich auf die Picunches bezieht und sie mit den Araucanern verwechselt. Von den schlechten Eigenschaften des indianisch-spanischen Mestizentums berichtet auch Graf Hermann von Kaiserling in seinem Buch »Südamerikanische Meditationen«. Er findet im Chilenen Merkmale der finnisch-ugrischen Stämme aus den Steppen Zentralasiens mit einer grundlegenden Hässlichkeit des Mannes, wie in allen seinen Ausdrücken, besonders symbolisiert in dem patriotischen Ausruf »Viva Chile M!« Also »Es lebe Chile«, womit der Name des Vaterlandes mit dem der Exkremente vermischt wird. Kaiserling war bei einer nationalen Jubiläumsfeier zugegen, einem 18. September. Er hat die Gasthäuser und Lauben jener 20er Jahre gesehen und war entsetzt über das gebotene Schauspiel der Trunkenheit und dem Kult des Hässlichen, der Verwahrlosung des nationalen Tanzes, der derben Ausdrücke in den Liedern. Sehr bald brach die Gewalt aus und die Männer stachen sich gegenseitig nieder inmitten des allgemeinen Geplänkels. Dies mag eine Bestätigung des von jenem Frei de Lizarraga Gesagten sein. Kaiserling fand auch bei der chilenischen Frau eine große Ähnlichkeit mit der Japanerin. Hier hebt er bei der Kreolin der mittleren Klasse und der Aristokratie deren Feingefühl hervor im Unterschied zu dem Manne. Von der erhabenen Schönheit der Landschaft war er sehr beeindruckt, gegen welche der Mann dort so reagiert, indem er sich in der Hässlichkeit polarisiert, wie in vandalischen Ausschreitungen gegen den Wald und den Baum. Aber dies trifft nur auf den zeitgenössischen Mestizen zu. Der araukanische Indianer, der gekämpft und sich mit dem Spanier weniger vermischt hat, war an sich schon ein Mestizenprodukt, in welchem das mutmaßliche weiße Blut jene Verwegenheit, jenes mutige und kriegerische Lebensgefühl beisteuerte, aber sonst auch nichts. Denn Kultur und Zivilisation konnte er schon nicht mehr schaffen. Er konnte sich nur bei Gelegenheit an die Kultur seiner Vorfahren erinnern, um sie sofort wieder zu vergessen. Das starke Vorherrschen der gelben, mongolischen und ugurischen Elemente, wobei das gelbe und schwarze Element jene höhere Schöpfung ausschließen, führte sie zu jenen Ausbrüchen der Selbstzerstörung, die besonders im Kriege hervortraten und welche nach außen hin eine Erleichterung einer unhaltbaren Spannung fanden. Wie ein weit entferntes Echo einer polaren Symphonie besteht das Klima des arischen kosmogonischen Heldengedichtes fort. Und das Thema ersteht wieder bei der Berührung und dem Zusammenstoß im Kampfe mit den Eindringlingen auf ähnliche Weise wie die goldenen Mythen und Legenden der Ursprungszeiten.